danach wählen Sie aus? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Ich bin ein bisschen überrascht von der Nachfrage. Mhm. Warte ab. Also für mich soll es nicht stressig sein, zuverlässig und nicht ein halbes Jahr dauern. Mhm. So. Also wir quasi. Vielleicht Sie, ja. Ist das denn ein Festpreis? Das ist ein Festpreis, ja. Nach oben und nach unten fahren Sie? Ja, beides. Genau. Beides. Nee, so weit denke ich noch nicht. Also ich will erst mal gucken, wie das funktioniert, weil ich bin auch kein Immobilienmakler. Und dann entscheide ich irgendwie nach Kriterien wie Sympathie oder dass es entspannt ist. Aber kann man da am Ende Punkte machen, wenn man sagt, okay, kriegen Sie noch 2000 Euro mehr oder irgendwie, was weiß ich? Weiß ich noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Also das, eine Tankfüllung fürs Motorrad oder sowas, oder? Ich will jetzt die Preise ja nicht hochtreiben. Berlin, Brooklyn. Geschichte eines privaten Wohnungsverkaufs. Feature von Klaus Schirmer. Gregor, Mitte 40, Vater dreier Kinder und Deutschlehrer an einer Berliner Gesamtschule, ist Eigentümer einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Altbau, Vorderhaus, vierter Stock mit Aufzug, knapp 49 Quadratmeter groß. Es ist kein frisch sanierter Altbau, der einen super Energiewert hat oder der Luxus ist, also hat keinen Kamin, schlichte Ausstattung, sehr einfache Ausstattung. Das Bad ist 20 Jahre alt. Das Einzige, was frisch gestrichen sind, sind alle Wände. Die Therme ist 20 Jahre alt. Das Haus ist schick saniert, aber auch nicht Luxus saniert. Das ist nicht mit einer Sonderdämmung oder mit irgendwelchen Sachen versehen. Das ist gut gemacht. Ich glaube, dass die Wohnung halt einen Charme hat, dass das Entscheidende ist. 1999 hatte Gregor die Wohnung gekauft. Für 65.000 D-Mark. Unsaniert, mit Kohleöfen und ohne Bad. Er war Mitte 20, handwerklich begabt und voller Tatendrang. Das war ja so eine Aufbruchsstimmung und die Häuser im Friedrichshain waren zum Großteil unsaniert. Ich habe studiert und dachte, ich will irgendwie mein Geld verdienen. Und da war die Idee mit einem Freund, Wohnungen zu kaufen. Also Dachgeschoss-Rohlinge hatten wir uns überlegt, die auszubauen und dann zu verkaufen. Und der Freund kam aus Bremen, hat hier im Casino gearbeitet und hat Elektrotechnik studiert und hat es natürlich dann auch nicht beendet, weil das Casino mehr und mehr ihn gefressen hat. Und er hatte zu dieser Zeit mit seiner damaligen Frau, so ein schönes Bürgerhaus in Bremen gekauft und dann gleich noch eins gekauft und hatte da plötzlich genug zu tun und kein Geld mehr. Wir hatten uns schon die ersten angeguckt und waren auch schon bei der ein oder anderen Zwangsversteigerung und so. Und dann trudelte das hier ein. Das habe ich irgendwie mal in einer Zeitung gefunden, ganz klassisch. Da wurde das ganze Haus verkauft in Einzelwohnungen. Da konnte man sich die Wohnung noch aussuchen. Und dann habe ich irgendwie überlegt, wie kriege ich das hin? Und bei der Bank haben sie mich ausgelacht. Weil sie den Studenten der Literaturwissenschaft für nicht kreditwürdig halten. Seine Mutter springt nach anfänglichem Zögern ein und nimmt den ersten Kredit ihres Lebens auf. Über 100.000 D-Mark. Der Kaufpreis plus 35.000 Mark fürs Umbauen. 2 Jahre lang saniert Gregor die Wohnung selbst. Er baut eine Gasetagenheizung ein und ein Wannenbad. Er reißt Wände nieder, erneuert Holzfenster und verlegt Stromleitungen neu. Ich habe in der WG gewohnt und habe nebenbei diese Wohnung dann saniert, um da mal irgendwann drin zu wohnen. So. Und dann kam aber schon ein Kind. Und dann habe ich weiter in der WG gewohnt und dann kam Auslandsjahr und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann war immer alles anders als gedacht. Und nie passte es, hier allein zu wohnen. Neue Beziehung, neues Kind und hin und her. Er vermietet also die Wohnung für die nächsten 17 Jahre. Die letzte Mieterin, die hat hier wirklich 10 Jahre oder 12 Jahre gewohnt und ist ursprünglich alleine als Doktorandin eingezogen und hat dann ein Kind bekommen und noch ein Kind. Und dann kam der Mann auch noch aus Italien dazu. Und dann haben die hier zu viert gewohnt. Das war auch schön zu wissen, hier werden Kinder geboren. Und ab und zu habe ich mal ein Fläschchen Wein vorbeigebracht oder wir haben Tee getrunken, so alle paar Jahre. Gregor erhöht die Miete in dieser Zeit nicht ein einziges Mal. Die 300 Euro, die er verlangt, entsprechen der monatlichen Tilgung für den Kredit. Das Hausgeld, also die Kosten für den Unterhalt des Gebäudes, um die 130 Euro im Monat, legt Gregor nicht auf die Miete um, sondern zahlt es selbst an die Hausverwaltung. Die Wohnung ist über all die Jahre erst einmal ein Minusgeschäft. Ja, könnte man so sehen, dass ich immer drauf gezahlt habe, aber für mich war das irgendwie okay, weil ich das Gefühl hatte, den Hauptteil zahlt ja der hier wohnt. Und ich leiste einen kleinen Beitrag und damit war das ein Geben und Nehmen, so, es war okay. Ich wollte sie jetzt auch nicht auspressen oder den Höchstpreis kriegen oder so. Ich war froh, wenn sie entspannte, angenehme Leute sind, die mich nicht stressen, weil ich auch nichts in der Wohnung gemacht habe, irgendwas repariert habe oder so. Die letzten zwei Mieter hier für die halben Jahre, die haben dann eben 580 gezahlt. Damit sind alle Kosten gedeckt gewesen. S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Das ist Berlin. Die wahre Wohnung wird noch knapper werden und damit steigt eben einfach der Preis. Matthias S., Makler bei einem großen Immobilienunternehmen mit weltweitem Vertriebsnetz. Wenn wir in Berlin jetzt hier eine Preisentwicklung haben und einen Schnittpreis, ich sage mal eine Zahl zwischen 5.000 und 8.000 auf den Quadratmeter oder zwischen 4 und 7, egal, dann ist das sicherlich ein stolzer Preis für Berliner Verhältnisse sowieso, weil wir kommen ja aus dem Vermietmarkt, ne? Das ist also alles neu und ungewohnt. Es wird aber nicht das Ende der Fahnenstange sein, will heißen, mit der Nachfrage wird der Preis natürlich noch steigen und wenn wir dann in der Größenordnung landen, 7 bis 10 im Schnitt, dann ist das auch noch normal. Ich denke, da wird es auf jeden Fall hingehen, ja. Ausreißer, die wir jetzt schon erleben, dass auch mal am Gendarmenmarkt eine Wohnung für 22.000 auf dem Quadratmeter verkauft wird, passiert ja jetzt schon. Heißt also auch, das Geld ist da, ne? Der Bezirk Friedrichshain hat sich in den letzten 20 Jahren gewaltig verändert. Ich kenne den Kiez noch, Ende der 90er Jahre. Eine Kneipe, zwei Kneipen, drei Kneipen in der Simon-Dach-Straße waren. Paulchen, wie hieß die andere? Die Dachkammer. Und die vorne an der Ecke. Die Bewohner sind jung, studentisch, international. Und wirken wie der Kiez. Etwas unaufgeräumt und unausgeschlafen, aber immer stylisch. Fast jedes Haus hat im Erdgeschoss ein Lokal. Vom Chili-Cheeseburger bis zur japanischen Ramensuppe. Die Leute, die ja seit 30 Jahren wohnen, die wahrscheinlich auch noch günstig wohnen. Gregors Wohnung liegt in einer Seitenstraße, unweit der Hotspots Boxhagener Platz und Simon-Dach-Straße. Und du hast auf der anderen Seite die, die jetzt hier neu reindrängen und eben bereit sind, so viel Geld zu zahlen für eine Wohnung. Also so das eine Extrem und das andere Extrem. Stefan ist Bauingenieur und Energieberater und ein langjähriger Freund von Gregor. Händeringend eine andere Wohnung. Er hat ihm damals bei der Sanierung der Wohnung geholfen, Ende der 90er Jahre. Aber das ist ihr zu viel. Viele Häuser sahen noch aus wie kurz nach der Wende. Da haben ja auch noch viele mit Kohlen geheizt. Und hier wollten halt alle weg, ne? Ja, ja. Weil es halt toll war. Letzte Loch, alles Kohle gestunken ohne Ende. Außenklo, feucht. Wohnen wollte man hier nicht, ja. 20 Jahre später sieht und riecht man davon nichts mehr. Stefan zeigt auf ein schickes Geschäft mit Markensportschuhen. Vor dem Laden übernachten die Leute, wenn ein neuer Sneaker kommt. Echt? Die sitzen hier nachts mit Schlafsäcken, um früh der Erste zu sein, wenn Adidas seinen neuen Sneaker präsentiert. Und dann ist hier Party, die Hipster-Zentrale. Friedrichshain is a research area for certain type of clients, of course. We have several people. Friedrichshain ist gerade sehr angesagt bei bestimmten Kunden von uns. Apartments in Friedrichshain. Yeah, we have several clients. Manche wollen nur hier eine Wohnung kaufen. Maxim ist Ende 20 und Franzose. Er arbeitet für ein Maklerbüro, das sich auf den Verkauf von Wohnungen in Berliner Innenstadtbezirken spezialisiert hat, vornehmlich an internationale Kunden. Actually, there is several French people that ask for Friedrichshain. I don't know, it's maybe popular in the. Gerade erhalten wir etliche Anfragen von Franzosen, die in Friedrichshain eine Wohnung kaufen wollen. Von einem Schauspieler etwa oder von einem jungen Mann, der für seinen ersten Job nach Berlin kommt. Friedrichshain scheint bei Franzosen gerade sehr beliebt zu sein. Seine russische Kollegin Julia. Ich habe gehört von meinen Kollegen, Friedrichshain ist so wie Brooklyn oder so. Ja, nicht so wie Berlin-Mitte oder so. Manchmal hat Gregor gedacht, die Wohnung wird noch zu einer guten Altersvorsorge. Oder erst noch zur Studentenbude für das älteste seiner drei Kinder. Aber 20 Jahre nach dem Erwerb braucht Gregor plötzlich viel Geld. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Hallo Gregor. Ich kann den Vorwurf von dir, ich würde immer nur rumdrucksen, nicht mehr hören. Er muss sie auszahlen. Ich habe noch mal über dein Angebot nachgedacht. 35.000 Euro sind mir zu wenig. Das schafft er nur, wenn er seine kleine Altbauwohnung verkauft. Warum ist es ein Problem für dich, wenn du deine kleine Wohnung jetzt schnell verkaufst? Oder Die große Familienwohnung. Meine Anwältin meint, du wirst einen super Preis bekommen. Die er bislang allein finanziert hat und deren Kreditabzahlung noch 20 Jahre läuft. Ich bin nicht scharf auf dein Geld, aber ich möchte das, was mir zusteht. Du weißt, auch ich muss an unsere Kinder und ihre Zukunft denken. Gruß, Tine. Deshalb möchte Gregor wissen, was seine kleine Wohnung wert ist. Naja, denke ich, guck mal. Ja, machen Sie Fotos, alles, wenn Sie Fragen haben, ich bin da. Er bittet eine Maklerin, die ihr Büro um die Ecke hat, um eine Einschätzung. Sie kommen aus dem Osten, oder? Ja. Manchmal ist es schon erstaunlich, wie gut die Sachen trotz dieser vielen DDR-Jahre noch erhalten sind. Ne? Dass man überhaupt noch irgendwas rausholen konnte. Okay, die Scheiben sind nicht mehr original, die sind absolut DDR-like. Auch das Holz, ne? Das aber unter dem Lack ansonsten, ist halt genau. Und so. Ja. Wurde immer ja nur rüberlackiert. Ja. Aber, und die schönen Beschläge hier. Die Maklerin läuft Richtung Küche. Man muss einfach dann auch mal gucken, was die Kunden so sagen, welche Reaktionen kommen. Aber klar, denen wird natürlich auch auffallen. Es muss einfach erstmal was gemacht werden. Man sieht ja, dass frisch renoviert ist. Aber so ein paar Sachen sind eben ganz offensichtlich. Das ist ganz klar. Im Büro der Maklerin bekommt Gregor später eine Marktanalyse ausgedruckt. Ein 10-seitiges Dossier mit langen Balken, Schaubildern und Farbgrafiken, an dessen Ende eine Prognose für den Verkaufspreis seiner Wohnung steht. Zwischen 200 und 225.000 Euro. Aber ich denke nicht, dass da nach oben hin noch viel gehen wird. Von daher ist der Zeitpunkt jetzt günstig. Ja, es wird auch nicht runtergehen. Wir werden jetzt erstmal uns auf einem bestimmten Level halten. Natürlich muss man ja auch sehen, Berlin hinkte ja die ganzen Jahre schon sehr nach. Im Gegensatz zu anderen Großstädten in Deutschland sind wir ja ganz hinten angewiesen. Es war ja alles so billig. Also wenn ich überlege, vor 3-4 Jahren, da sind sie so eine Wohnung hier 80.000 Euro losgeworden. Echt? Naja. Das hat mich erstmal sehr gefreut, weil das ein sehr hoher Preis ist und weil das alle meine Probleme löst, wenn ich meine Ex-Frau dann ausgezahlt habe. Und inzwischen denke ich, dass ich es erstmal ohne Makler versuche und dafür einfach die Makler-Courtage oben raufschlage und damit etwas habe, womit ich dann handeln kann. Die Maklergebühr von 7,14% des Verkaufspreises zahlt in Berlin allein der Käufer. Das wären bei einer Kaufsumme von 215.000 Euro immerhin 15.000. So, deshalb gehe ich jetzt erstmal so von 230.000, 235.000 Euro aus, die ich dem zukünftigen Glücklichen einfach mal sage und mal gucken, was dann passiert. Außerdem möchte Gregor selbst darüber entscheiden, wer seine Wohnung bald besitzt. Sie oder er soll sympathisch sein und die Wohnung auch selbst nutzen. Die Auswahl will er keinem Makler überlassen. Da habe ich kein wirkliches Vertrauen, weil du aus diesen ganzen Verkaufsgesprächen und ausgeblendet bist. Der Markt ist sehr heiß gelaufen. Es gibt fast keine Angebote. So these kind of apartments, especially if it's vacant, it's really rare and people are really looking for that type of apartment. Vor allem kleine Wohnungen sind sehr begehrt, besonders wenn sie leer stehen. Guck mal, hier zwei Zimmer, 66 Quadratmeter, 230.000. Was ist das? Platte. Renovierungsbedürftig, also ein Liebhaberobjekt, verkauft, steht drauf. Gregor und Stefan stehen vor dem Schaufenster eines anderen Maklerbüros im Kiez und schauen sich die Anzeigen in der Auslage an. Zwei Zimmer, 74 Quadratmeter, na gut, 225.000 in Friedrichshain, okay, das ist weiter draußen. Peripherie. Was haben wir hier, 96 Quadratmeter, drei Zimmer, na, bist du über 5.000 Euro. Im Erdgeschoss. Über 5.000 Euro Erdgeschoss in Friedrichshain pro Quadratmeter, verrückt. Ne? Es gibt wirklich nichts. In der Preislage oder in der Größe? Ich glaube, ich erhöhe auf 245.000 den Preis. Dann macht 248. Knapp unter 250. Das haben Leute eingestellt. Weißt du, bleibst du kurz drunter. Guck, was passiert. Hilfe, der Immobilienmakler kommt. Die Entwicklung in Berlin wird sich nochmal verändern. Das heißt also, wenn heute die Wohnung sich sicherlich für einen tollen Preis verkaufen lässt, glaube ich ganz persönlich, dass der Markt noch nicht am Ende ist und dass auch höhere Preise sogar noch generiert werden können. Das heißt, wer die Wohnung heute kauft, wird die auch in den nächsten Jahren noch zu einem höheren Preis loswerden. Jetzt machen wir alle mal hier Seiten tauschen, einmal durchtauschen. Gregor ist in der Wohnung. Um die Maße für den Grundriss und eine 3D-Visualisierung aufzunehmen, die er für die Anzeige im Internet verwenden will. Sein Freund Stefan, der Bauingenieur, hilft ihm dabei. Die Proportionen insgesamt stimmen halt, ne? Also für die Größe sehr schön. Ich glaube eher, man denkt, die Wohnung hat mehr Quadratmeter, als sie tatsächlich hat am Ende. Und das ist die wirkliche Stärke, die man hier anpreisen kann. Ne? Also, und dass die Zimmer auch vom Flur abgehen? Ja, kein Durchgangszimmer. Du hast ein großes Zimmer, ein schönes kleines Zimmer. Das kannst du genau dafür nutzen, wie du es haben willst. Einmal wohnen, einmal schlafen. Die offene Küche, Licht durchflutet, alles super. Ich glaube, der Grundriss, den, wenn sie mögen. Und alt. Alt mit Charme. Ja, das Bad ist halt nicht schön. Ist verschnitten. Der Eigentümer, der noch Eigentümer mag sein Bad sehr, aber ich glaube, das werden einige nicht mögen. Ist halt ein Innending, das Bad ist dunkel, geht da einmal um die Ecke. Ich denke, das ist der Punkt, wo Leute dann nachdenken und sagen, ne, mache ich das oder mache ich das nicht. Der Style ist halt Ende 90er Jahre. Ein Traumbad, das ist nicht. Was hättest du anders gemacht, Stefan? Ja, wenig, weil man kann ja wenig anders machen. Das Bad ist verschnitten und bleibt verschnitten und letztlich, ja. Ist das funktional gut, aber davon träumt man nicht. Dann muss ich das Bad noch aufhübschen. Nein, ist toll. Also was halt gut ist, ist durch das Oberlicht, ne, nimmt es natürlich die Schärfe raus, weil durch diese zwei Lichter hast du einfach das Gefühl, nicht total in so einer Höhle zu sein. Ne? Nee, klar, es gibt andere Fliesen. Der Belag hat so ein bisschen den Charme der alten Jahre. Das stimmt. Das Grau ist nicht so schön. Nach 8 Monaten und zahllosen Treffen, Telefonaten und Mails einigen sich Gregor und Tine auf 100.000 Euro, die er ihr auszahlt. Aus dem Verkaufserlös der kleinen Wohnung wird Gregor also einen erheblichen Teil an seine Ex-Frau abtreten müssen. Mit dem anderen Teil will er die Kreditbelastung für die Familienwohnung senken. Kurz bevor Gregor seine Verkaufsanzeige auf einem Immobilienportal hochlädt, schaut er nochmal im Netz, was der Markt für Friedrichshain gerade so anbietet. 2, 3 Wohnungen oder so? Auch hier findet er fast keine Angebote. Und die waren teilweise teurer, also bis 260.000 Euro oder sowas. Aber es gab auch für 220 oder so. Und erstes OG oder Erdgeschoss. Aber nichts oben im 4. Stock Vorderhaus. Schon gar nicht mit Aufzug. Er könnte mit dem Preis also noch weiter hochgehen. Naja, wenn man zu billig verkauft, dann ist man irgendwie der Dumme, weil dann ist es weg, da ist keine zweite Chance. Ich weiß nicht, für 300.000 melden sich vielleicht auch ein paar Leute und handeln dann wie verrückt. So stelle ich mir das vor, aber vielleicht meldet sich auch keiner, weil das ist eine horrende Summe. So, verkaufe. Charmante und sonnige Zwei-Zimmer-Wohnung im Simon-Dach-Kiez Friedrichshain, Berlin. Von privat, Zimmer 2, Fläche 48,6 Quadratmeter. Kaufpreis 249.000 Euro. Helle und ruhige Wohnung mit Himmelblick sucht neuen Besitzer. So, senden. Es ist Mittwoch, 17.20 Uhr. Guten Tag. Wir haben eine Vorliebe für handverlesene Objekte. Als erstes meldet sich eine Maklerin. Und lieben strategische Vermarktung. England. Sehr geehrte Anbieter. Schweden. Im Auftrag eines Professors aus Heidelberg bitte ich um einen Besichtigungstermin. Frankreich, Russland. I'm very interested to have a look and buy the apartment. Sehr geehrte Damen und Herren. Israel. Wir sind auf der Suche nach einer kleinen, USA. Zugsfreien Eigentumswohnung in Berlin. Hamburg. Sehr gerne helfen wir Ihnen, einen Käufer zum Liebhaberpreis zu finden. Hannover. Unser älterer Sohn studiert in Berlin Fotografie und wird die Wohnung beziehen. Berlin, München und Nürnberg. 30 Immobilienmakler oder Anlageberater, 20 private Kaufinteressenten, die sich als Eigennutzer ausgeben. Bis zum Abend erhält Gregor 50 Anfragen. Auf jeden Fall ist es ganz schön aufregend, dass ich am Abend so eine Anzeige da für mich irgendwie zusammenbastle, die online stelle und 10 Minuten später treffen die ersten Anfragen ein. Es ist Freitag. Gregor fährt mit seinem 30 Jahre alten Camperbus zur Wohnung. Er muss noch eine Türzarge reparieren und vor allem putzen. Und ich darauf eigentlich noch gar nicht vorbereitet war, sondern dachte, ja, ich sammle mal ganz in Ruhe und gucke, wann ich einen Termin mache. Wenn die wirklich so interessiert sind, wie sie scheinen, dann könnte das in einer Woche, 2 Wochen erledigt sein. Für morgen Vormittag hat er bereits die erste Besichtigungsrunde angesetzt. Noch 20 Stunden bis zur ersten Besichtigung. In der Wohnung muss Gregor noch schnell Fenster und Fußboden wischen und vor allem das Bad gründlich putzen. Den Badboden hat in den vergangenen 20 Jahren augenscheinlich noch niemand so richtig geschrubbt. Schon gar nicht auf Knien, mit Spezialfliesenreiniger und Scheuerbürste. Lieber Verkäufer, unser Klient kommt aus Übersee. So. Er möchte sich einige Wohnungen mit uns ansehen, auch Ihre. Diese Kalkflecken von der Waschmaschine oder was das ist. Der Kaufpreis wird kurzfristig gezahlt, da das Geld für den Erwerb der Immobilie bereits auf einem deutschen Konto liegt. Die Bonität wurde geprüft. Mühsam, aber ich glaube, der Effekt ist super. Gregor bringt die Leiter vor die Tür. Dort steht bereits unangemeldet der erste Interessent. Hey. Hey, morgen kommen mal welche, sich die Wohnung angucken. Es ist Neil, der Nachbar aus der Wohnung nebenan. Ich sage dir ehrlich, ich bin hochinteressiert. Wir müssen nur vielleicht einen Preis finden. Habt ihr jetzt die Anzeige aufgegeben? Um 42. 249. Ich bin noch ein bisschen höher gegangen. 49 fängst du an. Na, dann kann ich ein bisschen runtergehen, wenn es nicht klappt. Ich würde gerne erste Chance haben wegen dieser Situation hier. Du musst nur deinen Preis finden. Wenn du bist bei dem Preis zu sagen, ja, das interessiert mich, du kannst mir sagen und ich kann dann... Dann kannst du entscheiden, ob es passt oder passt. Und von meiner Seite, es dauert nicht so lange. Ich habe nur, dass mein Geld liegt in 3 Banken in England und das dauert ein bisschen, dass es kommt. Vor dem Brexit. Hey Mann, es ist ein Lotto momentan. Neil stammt aus Nordengland und lebt seit 10 Jahren in Berlin. Er besitzt neben der Nachbarwohnung auch eine Ladengalerie mit Kunst und Trödel im Erdgeschoss. Eine Menge Leute sind bei, die müssen das finanzieren und lalala. Ich bin nicht so. Ich bin beim Bar. Also, ich werde das abwarten. Ich habe jetzt die Anzeige für 4 Wochen geschaltet. Ja. Und wenn ich hier das Gefühl habe, hier ist einer, der das ernst meint, dann sage ich dir nochmal Bescheid. Okay. Und dann hast du eine Art Vorkaufrecht oder die Möglichkeit nochmal zu sagen, ja, nein. Ich bleibe ehrlich mit dir, der sagt, ich habe einen anderen Interessante nur. Sag das, das hilft dir. Ich will auch keinen Stress, ich möchte, dass das weggeht zum guten Preis für mich. Ja. Und dann sind alle meine Probleme gelöst und mehr will ich nicht. Ja, bei mir ist mir stresslos. Neil erzählt dann noch von seiner kranken Mutter, die er aus England zu sich nach Berlin holen müsse. Ist schwer krank. Und von seinem 6-jährigen Sohn, der gerade abschnittsweise bei ihm wohne. Seine 90 Quadratmeter Wohnung würde er gerne mit einem Wanddurchbruch zu Gregor vergrößern. Es ist Samstagvormittag, 10 Uhr. Die Wohnung riecht frisch geputzt nach Lavendel. Durch die Fenster fällt die Vormittagssonne auf den Dielenboden. Gregor wartet auf den ersten Kaufinteressenten. Es ist ein Ehepaar Mitte 50 aus einem Berliner Vorort. Sie suchen für ihren Sohn eine Wohnung. Sie haben sich schon ein bisschen umgeschaut? Ja, wir haben schon ein bisschen geschaut. Also finde ich sehr schön, muss ich sagen. Ist hier der Boden etwas schief oder habe ich gedacht? Also hier war mal der Ofen, das ist klar, aber das sind noch die Original, die. Ja, sehr schön. Klar, die müsste man jetzt auch noch mal machen vielleicht, wenn man Lust hat. Ich hatte keine Lust. Ja, hat auch ein bisschen Charme, finde ich. Nee, das muss unbedingt so sein. Naja, das finde ich auch. Sie hatten geschrieben, dass Ihr Sohn... Genau. Der studiert, Fotograf. Genau, studiert Fotografie und wohnt derzeit schon in Kreuzberg. Wir wollen das natürlich schon auch als Kapitalanlage machen. Ne? Wer weiß, wie lange der da drin ist und so. Jetzt braucht er erstmal was und will sich vergrößern und will aber Kiez wohnen. Ne? Und wissen Sie sowieso, die Nachbarschaft ist hier? Ist das ja, also der nebenan ist ein Brite. Der lebt jetzt seit 2011, glaube ich, hat er die Wohnung gekauft. Ganz angenehmer, der hat unten betreibt er diese Künstlergalerie. Nee, es geht ja nur der Sohnemann da. Wenn da eine tolle Nachbarschaft ist, dann ist das auch mal wichtig für so einen. Der ist ein verpeilter Einzelgänger im Moment noch. Ja. So, und deshalb ist das auch immer so ein Thema. Wenn da eine Nachbarschaft ist, die funktioniert, das ist immer schön. Kommt rein. Okay, ich weiß nicht, wir wollten euch einfach erstmal umschauen. Ja. Als nächstes kommt ein junges Paar, Anfang 30, aus Kapstadt, Südafrika. Beide sind mit neuem Job seit einem Jahr in Berlin und sie im 7. Monat schwanger. Zuerst schauen sie sich das Bad an. Das ist ziemlich neu. Nee, ich habe die 99 gekauft. Ich glaube 2001 habe ich das gemacht. Beide sind vom Bad begeistert. Die Nachbarn sind sehr nett. Ich kenne nur den Nachbarn da. Das ist ein Künstler, der hat unten diese Galerie auch im Erdgeschoss. Der ist auch an der Wohnung interessiert, aber der kommt zum Schluss, weil der, für den wäre das günstig, hier einen Durchbruch zu machen und das als eine große Wohnung. Das junge Paar schaut sich genau um. Dürfen wir eine kurze Video machen? Ich gehe mal um die Ecke. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sich das Bad gestern nochmal geputzt hat. Es macht ja so einen guten Eindruck. Die kommen rein und er fragt, ist aber neu das Bad. Das fand ich immer super. Beim folgenden Pärchen, beide so Mitte 30, zeigt nur der Mann Interesse. Seine Begleiterin sagt kein Wort und schaut sich auch kaum um. Ihr meint gleich zu Beginn, dass er die Protokolle der Eigentümerversammlung schon kenne, da er letztes Wochenende schon hier gewesen sei, um sich eine Einzimmerwohnung im Hinterhaus anzuschauen, dort aber nicht den Zuschlag bekommen habe. Gut, ja, für mich, ich sehe so ein bisschen, also jetzt kann ich mal sagen, was ich denke. Ja. Also der Preis ist natürlich relativ hoch mit 5.000 pro Quadratmeter und dann sehe ich natürlich jetzt auch die Kosten, was ich hier machen müsste. Ne? Das ist so ein bisschen, was ich denke, ob ich im Bad noch was machen würde, den Boden, vielleicht die Fenster, eine Küche rein. Das wären sicher nochmal 30.000 Euro, würde ich mal schätzen. Ja, so ungefähr in dem Rahmen würde ich das mal schätzen. Hm. Sind Sie da irgendwie verhandlungsbereit am Preis? Naja, wissen Sie noch, Sie haben wahrscheinlich auch viele Besucher. Es melden sich viele und ich habe keine Erfahrungswerte. Ja. Aber das ist erstmal der Preis, der für mich sehr attraktiv ist und den möchte ich erstmal haben und dann werde ich sehen. Mhm. Also Sie können mir gerne einfach ein Angebot schreiben, was Sie denken, dann habe ich eine Hausnummer und dann sehe ich, ob das... Das ist auch mal so ein bisschen, wenn man das jetzt gesehen hat, da brauche ich mal eine Nacht drüber schlafen. Ja, genau. Und dann, Ich möchte nicht, dass Sie jetzt sagen, ja oder nein, darum geht es mir gar nicht. Das könnte ich ja selber nicht mal sagen. Überlegen Sie sich das in Ruhe. Wenn Sie Fragen haben, können Sie fragen. Ja. Das ist ein Prozess. Ja. Darf ich noch ein paar Fotos machen vom Platz? Gerne. Also, so einfach hier. Der wird sich wahrscheinlich dann wieder hier ärgern, dass er da nicht dabei ist, denke ich mal. So wie im Hinterhaus, weil er zu viel gezockt hat. Oder das nicht emotional für ihn wichtig ist, glaube ich, sondern eine Anlage. Ich meine, er hat mit dem wahrscheinlich auch recht, es muss was gemacht werden. Oder wer das vermieten will als Kapitalanlage, der müsste hier noch ein bisschen mehr reinstecken. Ob 30, weiß ich nicht. Also ich hätte vielleicht maximal 10.000, aber das muss er selber wissen. Ich bin gespannt auf sein Angebot. Danach kommt eine junge Israelin, die zwei Straßen weiter wohnt. Zuerst filmt sie die Wohnung. Dann fragt sie nach dem Zustand des Daches und ob große Sanierungen anstehen. Do you want to live inside or you... I'm not sure. Yeah. Okay. Okay, but I like the place. Ja. Wollen wir in die Küche gehen? Dann kann ich das ablegen, dann kann ich Ihnen das zeigen. Ich bin da auch kein Profi, aber das, was ich so immer mitbringe. Als letzte Interessenten am Samstag kommt das Ehepaar R aus Berlin-Wedding. Sie fragen nach Sanierungsstand und Rücklagen, nach den Nachbarn und ob der Keller feucht sei. Seit einem halben Jahr suchen sie nach einer passenden Wohnung für ihre studierende Tochter, die noch zu Hause wohnt. Da steht das immer drin, wie die Anlagen sind. Super. Toll. Jo, super. Also das wäre schon, würde passen. Die sucht jetzt schon etwas. Wir sind schon einige Sachen durch und waren schon abgegrast, der Markt. Und immer ist irgendwas, dass irgendwas nicht passt. Und gut, jetzt würde ich ja auch der Balkon fehlen. Ja, aber man kann eben nicht alles haben. Dafür ist man weit oben, die Wohnung ist hell. Und, man kriegt auch nicht jede Wohnung, die man haben möchte. Also ist auch erstmal klar. Da kommen ja die Maklergebühren noch drauf. Also im Moment galoppiert alles davon. Etwas verrückt. Und dann gibt es auch viele ausländischen. Also, hatten wir auch auf Englisch gehalten werden, die Wohnungsbesichtigung ist schon sehr ungewöhnlich in so einer Stadt, finde ich. Ja, ist eine besondere Zeit, glaube ich. Der Ausverkauf geht weiter. Aber naja. Dann gehen wir mal noch in den Keller. Wenn wir mit dem Fahrstuhl fahren oder mit Laufen. Der erste Besichtigungstag geht zu Ende. Also die haben sehr deutlich ihr Interesse, selbst mit dieser Zusatzzahlung dann noch und so. Also, das ist schon verrückt, ne? Dass sie, er hat ja quasi angeboten, noch was draufzulegen, damit sie das kriegen. Mal gucken. Es wird spannend. Wir sprechen natürlich auch mit Eigentümern, die das alleine gemacht haben, die an den Markt gehen und sagen, was der kann, kann ich schon lange, so ein bisschen Exposé sowieso und hier mal eine Wohnung aufschließen und schnell mal eine Wohnung zeigen, geht auch. Schnell geraten da aber Verkäufer, Eigentümer an ihre Grenzen, weil entweder ist das Exposé nicht so richtig schön, die Bilder sind nicht toll, die Texte sind nicht toll und auch die Besichtigung nerven, nennen wir es mal so, wie es ist. Ne? Das heißt also, es gibt dann Kunden, die machen Termine und kommen dann nicht. Und dann kommen sie und dann nörgeln sie rum. Dann hat man sehr viel Herzblut reingesteckt in so eine Wohnung. Und dann gehen die Leute durch und machen alles schlecht. Warum? Weil sie den Preis drücken wollen. Das sind alles Dinge, die muss ich mir als Eigentümer ja gar nicht antun. Lass das doch den Makler machen. Kostet mich ja nichts. So, und dann hat der den ganzen Stress, wälzt das Ganze ab und präsentiert irgendwann einen Käufer. Ich meine, mehr Luxus geht ja irgendwie gar nicht. 22:09 Uhr. Lieber Gregor, ich schreibe dies mit Hilfe von Google Translate. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns Ihre schöne Wohnung zu zeigen. Danach liefen wir durch den Wochenmarkt und hatten einen Brunch im The Silo. Es ist wirklich eine tolle Nachbarschaft. Wir würden uns sehr freuen und fühlen uns geehrt, Ihre Wohnung zu kaufen. Im Anhang finden Sie eine aktuelle Finanzierungsbestätigung für eine andere Wohnung, für die wir nicht ausgewählt wurden. Das Video, das wir gemacht haben, haben wir mehrmals angeschaut und haben verschiedene Ideen, wie wir die Möbel gestalten können. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Neville und Chanel. Am nächsten Vormittag, Sonntag, startet der zweite Besichtigungstag. Die erste Interessentin verspätet sich um 20 Minuten. Gregor ist etwas angespannt, weil er nicht mehrere gleichzeitig durch die Wohnung führen will. Ach so, Licht können wir auch mal machen. Julia W., Anfang 50, kommt zusammen mit ihrer Mutter, einer rüstigen Mit-70erin, aus Hamburg angereist. Es gab noch einen Hotelgutschein und dann dachte ich so, ach, das passt ja gut. Und ich sah die Wohnung so schnell und dachte, die sieht so charmant aus. Deswegen und freie Wohnungen sind schwer zu kriegen. Die Tochter erkundigt sich als erstes nach der Eigentümergemeinschaft. Das heißt, diese Eigentümergemeinschaft, das besteht schon alles? Die gibt es seit 99. Also vorher gab es eine Erbengemeinschaft. Die haben das in den 90er Jahren so mal halbherzig versucht zu sanieren oder auch nicht, waren sich nicht einig. Und dann haben die das an einen Einzelnen verkauft, der war so ein bisschen Betrüger. Der hat dann versucht, die Wohnung Einzelnen zu verkaufen und hat aber nur Anzahlungen genommen oder Teilzahlungen und ist dann abgehauen. Und danach kam ich erst ins Spiel und habe dann von der Eigentümergemeinschaft das wieder gekauft. Ja, das war so üblich zu der Zeit, ne? Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen das so, ja, absolut, ja. Genau. Und jeder dachte, er macht den großen Reibach, ne? Ja, und viele waren unerfahren, ich war auch unerfahren. Ja. Also zum Glück habe ich da nichts angezahlt vorher, aber es gab welche, die haben die Wohnung quasi zweimal gezahlt. Julia W. schlendert mit leuchtenden Augen durch die Wohnung. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Super. Meistens ist es ja so, für mich ist ein Gefühl, ich muss reinkommen in die Wohnung, ich muss sagen, oh, hier kann ich mich sofort sehen. So, und so sieht die Wohnung aus. Kann ich mir vorstellen, ja. Und auch mit dem Raum und mit der Küche. Man sitzt dort und man hat plötzlich ja drei Fenster im Blick, selbst wenn man ganz gut noch das vierte. Das war der erste Eindruck, die Fenster. Und deswegen ist auch das, es gibt keinen Balkon, gar nicht so wichtig, wenn da so viele Fenster sind. Ja. Und hier sogar ja eine Balkontür. Und sie ist wahnsinnig charmant, sie ist klein, aber perfekt für eine Person. Und halt, wenn ich alt und gebrechlich bin, dann noch mit dem Fahrstuhl. Muss ich nicht mein Leben im vierten Stock fristen. Genau. Darf auch mal raus. Nee, wahnsinnig schön. Und auch schön gemacht und Decken sind hoch. Ja, das finde ich auch. Alles das, was dir wichtig ist. Ja. Super, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch, dass ihr hier gekommen seid, kurz und knapp. Ich möchte mich. Gut. Danke. Dann noch einen schönen Tag heute. Ja, danke. Tschüss. Okay, dann schönen Sonntag noch. Alles klar, danke. Danke. Wir waren so ein bisschen schön schräg, also sehr angenehm. Hat mich an meine Cousine erinnert, die ist auch ein bisschen verrückt. Der nächste Interessent wartet schon vor der Tür. Ich kann nicht mehr, echt. Ich fasse jetzt seit nur mit Journalisten beschäftigt. Ich bin Schriftsteller und scheiß Bestseller-Autor und ich kann das nicht mehr. Lass mal was. Aha, was schreiben Sie denn? Es ist ein erfolgreicher Schriftsteller aus dem Nahen Osten, erschöpft von den vielen Interviews der letzten Tage. Deshalb möchte er sich die Wohnung gern ohne Mikrofon anschauen. Ein sehr sympathischer, angenehmer Typ. Starker Raucher scheint er zu sein. Aber hat einen guten Humor, ist witzig, war sehr angenehm mit ihm zu sprechen. Der wusste ganz genau, was er wollte, hat ganz klare Fragen gestellt, wie ist das mit dem Modernisierungsstand, wie ist das Hausgeld. Hat sich die Wohnung angeschaut im Detail, war sehr zufrieden damit, hat gesagt, er möchte die gerne. Und hat auch gesagt, dass Geld kein Problem ist, weil er Erbe gemacht hat, er könnte das sofort finanzieren. Und seine Schwester würde hier einziehen. Noch einer mehr auf der Liste. Und ich glaube, die Hamburgerin war auch sehr interessiert. Ne? Was soll ich denn jetzt machen? Es sind ja schon 5 dann. Ich war zu billig. Als letztes kommt die 21-jährige Tochter des Ehepaares aus dem Wedding, das gestern hier war. Sie möchte sich die Wohnung auch selbst anschauen. Ja, also einen Schrank habe ich sowieso noch nicht, weil ich einen begehbaren Kleiderschrank habe. Kann man den dann noch hier hinter dich? Ich glaube, die hatten den hier stehen. Sieht man das noch an den Abdrücken? Also, haben meine Eltern nicht zu viel versprochen. Die ist wirklich sehr schön, die Wohnung. Also ganz viel angeboten wird ja jetzt eigentlich nur noch so Hochparterre oder ganz unten. Das, was die meisten sowieso nicht haben wollen. Ich meine, wir gucken jetzt natürlich auch in der Lage. Jetzt hier Friedrichshain ist natürlich sowieso sehr begehrt. Ja, da ist ja noch nicht viel da, ne? Im Bezirk Friedrichshain sind die Kaufpreise in den vergangenen 10 Jahren um 180% gestiegen. Ja, leider zeitlich ist es ein bisschen ungünstig. Ist alles so teuer jetzt schon. Naja. Weil Freunde, die jetzt nach Mietwohnungen suchen, das ist dann alles irgendwie immer befristet und dann suchen, die sind dauernd am Umziehen und ich kriege das so mit. Ganz viele Mietwohnungen sind befristet und da habe ich ja gar keine Lust drauf. Wenn ich jetzt ausziehe, dann will ich da erstmal bleiben. In der nächsten Woche überlege ich mir das und dann bin ich. Ja, ich bin auch überrascht, wie schnell das geht. Ich hatte mit Monaten gerechnet, Wochen, Monaten. Mhm. Wie lange ist die denn schon online, die Wohnung? Seit Mittwoch, Donnerstag. Ach echt? Ja, das heißt, Oh. Das war, mache ich mal ein paar Termine, gucken, wie das so geht. Und dann, ja. Wow, ja. So schnell geht das. Ich habe so das Gefühl, dass da so ein Druck irgendwie auf dem Markt, dass die alle durchdrehen. So. Ist es auch. Bin ich sehr überrascht. Aber ist ja für mich ein Vorteil. Also. Ja, auf jeden Fall. Die Qual der Wahl. Ja. Also die war sehr, sehr nett und ich kann mir das gut vorstellen, dass die das werden. Also genau das, was ich gesucht habe, jemand, der hier wohnen will, den das freut, dass er hier einziehen kann und der das irgendwie zu schätzen weiß, was die Wohnung hat. Und ihre Eltern haben schon eine lange Geschichte mit Misserfolgen und so. Deshalb wäre es ihnen zu gönnen, dass sie das jetzt kriegen. Aber ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Aber super. Ich weiß, dass es einer von den 5 wird. Gregor sagt die Termine für die zweite Besichtigungsrunde am nächsten Wochenende allesamt ab. Ich könnte die Wohnung 5-mal verkaufen. Und bittet die 5 Interessenten, ihm möglichst bald einen Nachweis über ihre Zahlungsfähigkeit zu schicken. Ist verrückt, oder? Und so wie ich das heute sehe, wäre die Wohnung auch noch für mehr Geld weggegangen. Und das ist eine unvorstellbare Summe für mich. Also 249.000 für diese Wohnungsgröße mit einem Preis von über 5.000 Euro pro Quadratmeter, nicht in einer 1A-Lage in Berlin-Alexanderplatz oder Kurfürstendamm, sondern im Szene-Kiez. Ja, hätte ich nie gedacht. Also ich wäre zwischen 3.000 und 4.000 schon froh gewesen. Und nur einer wollte den Preis nach unten handeln. Alle anderen haben ihn nicht mal angesprochen. Und manche waren nur wenige Minuten da. Das hätte ich von Anfang an gedacht, dass die mindestens 2-3 Mal kommen, um bei verschiedenen Tageslicht zu sehen, wie ihre Stimmung ist. Also wäre ich jedenfalls so. Ich würde, das ist so eine Riesenentscheidung. Aber es scheint nicht so zu sein für viele. Das überrascht mich. Die kommen, sagen ja, nehme ich. Am bedeckten Himmel. Und aber vielleicht, weil sie schon 10 andere gesehen haben. Und was ich nicht gemacht habe, wissen, was geht oder was sie kriegen könnten für das Geld. Vielleicht müsste man das nochmal machen. Eine Woche sich 5 Wohnungen angucken. Gucken, was kriegt man für das Geld. Mehr als 50 Makler haben ihn auf seiner Anzeige von privat inzwischen angeschrieben. Einer verspricht ihm, einen deutlich höheren Verkaufspreis zu erzielen. Ein anderer Makler mailt, dass sein Klient noch diese Woche das Geld für die Wohnung überweisen könnte, also ohne sie überhaupt zu besichtigen. Zunächst ist Gregor genervt, dann aber zunehmend neugierig. 2 Tage nach der Besichtigungsrunde bittet er 3 Makler in die Wohnung. Er will sehen, was hinter den großen Versprechen steckt. Erstes Empfinden ist, tolle Wohnung. Schön, dass sie renoviert ist, schön, dass sie leer ist, verkauft sich immer besser als eine vermietete Wohnung. Sehr schön gemacht, sofort ansprechbar und sofort bezugsfähig. Man stellt seine Möbel rein und kann im Prinzip sofort loslegen. Wir haben sehr viele gelistete Kunden, denen wir es anbieten können. Riesenvorteil gegenüber dem Markt. Wir haben also beispielsweise hier in der Straße eine Wohnung verkauft. Dann gibt es 100 Interessenten, aber nur einer kann sie bekommen. Bleiben 99 auf der Strecke und denen würden wir im nächsten Zug die nächste Wohnung anbieten. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach neuen Wohnungen und das wird keinen Preis jetzt von mir geben. Wir werden das diskutieren im Kreise der Kollegen, werden einen Marktpreis finden, den wir für marktgerecht halten und der eine Vertriebszeit vorsieht, die so beim Viertel bis halben Jahr liegt. 2 Interessentinnen vom Wochenende melden sich ihrerseits sehr schnell per Mail. Lieber Herr Gregor S., besten Dank für den Link zu den Protokollen und Abrechnungen. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für mich als Käuferin entscheiden würden. Könnten Sie die Teilungserklärung freundlicherweise noch einmal als PDF übersenden? Die Wohnung ist so charmant. Sie lässt sich in Ihrem Format nicht öffnen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, darin zu wohnen. Gibt es zu den Fahrstuhlkosten auch etwas Schriftliches? Zurzeit wohne ich noch in Hamburg. Wir finden die Wohnung klasse. Aber, nachdem ich diesen Sommer 2 Monate von Berlin aus gearbeitet habe, entschieden, ich melde mich bei dass Ihnen. Ich mittelfristig nach Berlin ziehen möchte. Einen schönen Abend noch. Herzlichen Viele Grüße Julia von Familie R. Also die Wohnung hat schon Charme auf jeden Fall. Wir haben ja hier auch noch Stuckelemente. Allerdings muss man hier natürlich auch noch was investieren. Ne? Also der Dielenboden ist jetzt nicht mehr so gut in Schuss, dass man sagt, den muss man nicht anfassen. Man muss den schon abziehen, ölen. Ne? Ich habe ja gegenüber eine Wohnung verkauft, ähnlich ausgestattet wie hier. Sie haben jetzt einen Preis gesehen von der Wohnung drüben online für 199.000. Das ist der Preis, der im Kopf ist, von jedem, der die Wohnung online gesehen hat. Dass die aber beurkundet wurde für 20.000 Euro weniger, weiß ja keiner. Das heißt, man orientiert sich an etwas, was eigentlich manchmal nur Schein ist, nicht Sein. Ne? Und deswegen gibt's ja unsere Berufsgruppe einfach. Ich habe überhaupt null Interesse an einem schnellen Geschäft. Ja? Mein Kühlschrank ist voll bis Ende nächsten Jahres. Ich habe damit keine Probleme. Ich bin aber in dem Punkt Realist. Ich glaube nicht, dass wir 2,49 hier umsetzen könnten. Egal, wie stark unsere Firma im Marketing ist. Sondern, dass man hier zwischen 200 und 210.000 Euro realistisch beurkunden könnte. Die vergleichbare Wohnung im Haus gegenüber hat der Makler für 60.000 Euro weniger verkauft als Gregors inserierter Preis. An einen seiner gelisteten Kunden. Also die Wohnung drüben hat eine Familie gekauft für ihre Familie, die aus Italien kommen, ja, und die mal zu Besuch hier sind. Das ist so eine Art Ferienwohnung dann für die. Ja. Und wird auch so eingerichtet, damit die Familie aus Italien auch mal Platz findet hier, ohne denen dann sozusagen immer Platz im eigenen Haus anbieten zu müssen. Ne. Wir haben sehr viele internationale Kunden, besonders aus Frankreich oder aus London, also aus der ganzen Welt. Und ich vermute mal, das sollten die Interessenten und die potenziellen Käufer sein, die diese Wohnung zum eigenen Bedarf in Zukunft verwenden möchten. Für diese Kunde ist mein Kollege zuständig. It's my colleague. Yes, actually, I know the client because he asked me that he was coming in Berlin tomorrow. Ja, der Kunde kommt morgen nach Berlin und will sich nur Wohnungen in Friedrichshain anschauen, weil er hier schon zwei Wohnungen besitzt. And he wanted to visit some apartments in Friedrichshain only because he have only two apartments in Friedrichshain. Nicht weit weg von next hier. Next to Boxhagener Platz, which am Boxhagener Platz. Is just around here. So he wants a third apartment. Er will eine dritte Wohnung. The apartment in the same area. Und sie soll in der gleichen Gegend sein wie die anderen. Lieber sehr geehrter Herr Gregor S. Ich rede schrecklich ungern über Geld. Ich möchte Ihre Wohnung zum angebotenen Kaufpreis von 249.000 Euro gerne erwerben. Aber hier ist es natürlich notwendig. Und bin im Weiteren gerne Gespräch. Anbei die Aufstellung meines Barvermögens als BDF. Eine Liquiditätsbescheinigung ist beigefügt. Eine schnelle Abwicklung ist sichergestellt. Auszüge von 4 Konten und Screenshots laufender Transaktionen auf mein Wir Konto. Wir hoffen auf eine positive Berücksichtigung. Da Ihr Wohnungsangebot quasi vom Himmel fiel, musste ich jetzt geliehenes Geld schnell zurückfordern. Für diesen Fall bräuchte ich noch die WEG-Teilungserklärung, die den Unterlagen zur Abgeschlossenheitserklärung der Wohnung nicht beilag. So wie meine Mutter um ein Darlehen bitten. Mit freundlichen Grüßen. Aus Familie Hamburg. R. Julia W. Es ist Donnerstag, der vierte Tag nach den Besichtigungen. Morgen will sich Gregor entscheiden, an wen er seine Wohnung verkauft. Mir geht's gut. Ich kann das immer noch ein bisschen rausschieben, alles, mich entscheiden zu müssen. Und vor 2 Stunden hätte ich gesagt, ach, das macht mir alles gar kein Problem. War ein schöner Tag, Schule hat Spaß gemacht, Sonne scheint in Berlin. Toll, aber dann habe ich heute Abend E-Mails geöffnet und habe ganz viele Nachrichten gesehen. Lieber Gregor S., ich weiß und kann es verstehen, dass Sie sich bis zum Wochenende Zeit mit Ihrer Entscheidung lassen wollen. Ich stelle nur fest, dass ich dauernd an die Wohnung denke. Und wieder neue Anfragen. Weil ich schon beim Betreten das Gefühl hatte, mich dort wohlzufühlen. 2 Absagen und nochmal eine Erinnerung, daher, dass nur die, Bitte. Die Frau aus Hamburg doch unbedingt gerne die Wohnung haben möchte. Falls ich noch irgendetwas tun kann, um meine Chancen zu erhöhen, sagen Sie bitte Bescheid. Und der Nachbar, der sich jetzt doch noch gemeldet hat und sagt, er ist interessiert und möchte unbedingt einen Termin haben und sich morgen mit mir natürlich treffen. Natürlich kann ich auch am Wochenende noch einmal nach Berlin kommen. Mache ich jetzt auch. Morgen Nachmittag treffe ich mich nochmal. Herzliche noch mal Grüße ihm. Aus Hamburg. Julia W. Und das setzt mich schon wieder ein bisschen unter Stress alles. Abgesagt hat der Schriftsteller. Der Preis sei ihm zu hoch. Und abgesagt haben auch die Eltern mit dem Sohn, der Fotografie studiert. Er wolle lieber in seinem Kiez in Kreuzberg bleiben. Gregor ist seinerseits nicht auf das Angebot des Mannes eingegangen, der ihm ein Kaufangebot über 225.000 Euro gemacht hat, weil er noch Geld in neue Fenster, den Boden und die Heizung stecken müsse. Und er hat dem Pärchen aus Kapstadt abgesagt, weil er vermutet, dass sie die Wohnung nur übergangsweise bewohnen werden, da sie jobmäßig wohl bald wieder in eine andere Stadt ziehen. Also bleiben noch die Hamburgerin, die Familie R. mit der Tochter aus dem Wedding und... So, Nachbar. Es ist Freitagnachmittag. Entschuldige, ich habe mich ein bisschen... Gregor ist noch mal in der Wohnung, um sich mit Neil zu treffen. Ja, ich wollte noch mal sehen. Also, du, gute Nachrichten für dich. Dann, ja. Du hattest recht gehabt. Also, ich habe falsch getippt, eigentlich. Ich habe jetzt 4 feste Zusagen mit Solvenznachweis auch. Ah, du hast nur meine Wörter, aber mein Wort ist gut. Ja, mein Papierkram liegt in England. Naja, erstmal müsste ich dann wissen, ob du das auch dann bezahlen könntest. Ja, ich kann das. Aber was ist dein Deadline sozusagen? Na, ich möchte es gerne zügig und unkompliziert haben. Also wenn ich... Unkompliziert kann ich angeboten. Und was heißt schnell bei dir? Was heißt schnell? Naja, das ist vielleicht in 4 Wochen erledigt ist. Oh, das heißt, ich muss nach England fliegen. Na, das musst du ja so oder so dann machen, denke ich, ne? Oder? Ja, ich muss 1 oder 2 Mal hinfliegen. Ich muss erst das Geld von 3 Banken in 1 Bank sammeln und dann von dieser 1 Bank hier rüber machen. Und dann, ich kann probieren, das schneller zu machen. Guten Tag, Herr Gregor S. Ein Makler lässt nicht locker. Schauen Sie doch, mein Dienst ist für Sie völlig kostenlos. Aber ich bringe Ihnen einen Kunden, der vollständig unter unserer Kontrolle ist und juristisch sauber bis zur Beurkundung. Die Frau, die Ihnen Ihre Kreditzusage beteuert. Als Profi teile ich Ihnen mit, dass das noch gar nichts zu heißen hat. Das sagen doch alle zu uns, um sich eine Wohnung zu blockieren, wenn die merken, dass andere Interessenten auch dran sind. Da haben solche Kaufinteressenten wirklich keine Skrupel. Ich freue mich über Ihre Antwort. Ich weiß nicht, ich will das jetzt endlich beenden. Gregor bekommt Besuch von seinem Freund Stefan, der ihn bis hierhin unterstützt hat. Gregor will sich noch heute entscheiden, an wen er die Wohnung verkauft. Er wirkt erschöpft. Sie setzen sich an den Esstisch. Gregor stützt seinen Kopf auf beide Hände. Für die Entscheidung hatte ich für mich gesagt, wer ist mir spontan am sympathischsten oder bei wem kann ich mir das gut vorstellen, dass er da wohnt in der Wohnung und ich mich freue darüber. Und da war es eben dann irgendwann die Hamburgerin, weil die einfach ein interessanter Mensch ist und irgendwie eine sehr sympathische, offene Art hatte aufzutreten. Während die Familie aus Wedding, die war auch angenehm, aber die waren auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Ach, und für den Fahrstuhl hätte sie auch gerne noch den Vertrag. Und die hat sozusagen auch Stress in mir immer ausgelöst durch Fragen und so. Und das ist okay. Ja, sehr produktiv. Ist ja okay. Und das ist ja eigentlich richtig. Die hat sich sehr gekümmert und so. Das ist ja. Während die andere in Hamburg einfach, ja, es ist ganz toll und alles ist super schön. Und als ich heute hingefahren bin, war ich mir eigentlich klar, dass es die Hamburgerin sein wird. Dann rief, genau in dem Moment, als wir auf dem Parkplatz ankommen und aussteigen, rief die Weddinger Familienfrau an. Ob es denn noch andere Summen gibt, hat sie auch gefragt. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Dann treffe ich den Nachbarn, der mir eine Stunde auch erzählt, was wie ist und warum und weshalb. Und das ist anstrengend. Für den Nachbarn wäre der Wanddurchbruch zu Gregors Wohnung eine einmalige Chance. Er könnte die zusätzlichen Zimmer für seine kranke Mutter und seinen 6-jährigen Sohn nutzen. Also das löst in mir große Gefühle aus, weil eigentlich, glaube ich, emotional würde ich gerne die Hamburgerin nehmen. Ich weiß aber, dass der Nachbar, dass den das ganz schön tangiert dann. So, dass der das, was er sich vorgestellt hat, nicht geht dadurch. Und das macht mich schon, denke ich, uff. Aber ich will auch nicht zur Psychoberatung gehen, um eine Wohnung zu verkaufen. Also, ja, Bieterverfahren. Wirklich, das ist dann. Ja, Bieterverfahren. Auch irgendwie abstrus. Dann musst du sagen, du kannst dich nicht entscheiden. Ja, fühlst dich scheiße, wenn du jetzt im einen Zusatz zum anderen absagst und deswegen lässt du Geld entscheiden. Klar, das geht mir auch durch den Kopf. Sollen die sich streiten und mir sagen, wer der Gewinner ist, zu welchem Preis? Gut. Habe ich nur einen Vorteil, aber da fühle ich mich nicht wohl. Oder dann habe ich das Gefühl, ich bin ein richtiger Arsch. Nee. Du weißt nicht, wie der Leidensdruck ist und du weißt nicht, was da an Geld im Hinterhand ist. Weißt du ja nicht. Wenn einer sagt, ich will diese Wohnung, ich will hierher und mein Gott, klar ist zu teuer, aber ich kann da nochmal 50.000 draufpacken, dann machen die das. 20.000 packt bestimmt einer drauf. Echt? Ja, locker. So wie das jetzt läuft, machst du nochmal eine Nummer größer, schreibst du alle nochmal an. Sagst, ne, kannst du nicht entscheiden, gleichwertig, und du willst das Geld entscheiden lassen, auch aus deiner Lebenssituation heraus, macht mir nochmal ein Angebot. Dann springen alle ab. Genau. Jetzt kommen wieder unsere Ängste. Nein, gar nicht. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, dass er der Skiurlaub die nächsten 3 Jahre gesichert. Damit wäre die Familie mit der Tochter aus dem Wedding wieder im Rennen. Die hatten es ja schon vom ersten Treffen an angeboten. Wir haben schon immer gesagt, ja, wir können auch noch mehr, wir können auch noch anders. Was brauchen Sie denn noch, damit wir Sie überzeugen? Also wenn ich entscheiden würde, würde ich auf die Familienwedding zugehen und sagen, bietet mir was an. Wenn Sie 20.000 Euro mehr sagen, würde ich den anderen sagen, sorry, ja, ich habe da mehr Geld und auf Wiedersehen. Ich schlafe heute Nacht und morgen früh weiß ich, was ich mache. Liebe Frau Julia W., ich kann Sie mir ebenfalls gut in meiner Wohnung vorstellen und möchte Ihnen mitteilen, dass ich mich für Sie entschieden habe. Herzlichen Glückwunsch! Am Montag werde ich Kontakt mit der Notarin aufnehmen. Bitte teilen Sie mir Ihre Telefonnummer mit, dann können wir unkompliziert kommunizieren. Herzliche Grüße nach Hamburg, Gregor. Oh, wie schön! Ich habe nicht an mein Glück geglaubt. Rufen Sie gern tagsüber im Büro an. Ich gehe jetzt feiern. Herzliche Grüße, Julia W. Guten Abend, Herr Gregor S. Sie haben auf meine Mail nicht geantwortet. Ich melde mich aus aktuellem Anlass nochmal. Für Ihre Wohnung können Sie einen höheren Kaufpreis erzielen, wenn Sie jetzt abspringen. In 6 Monaten werden die Preise völlig anders aussehen. Das können Sie mir glauben. Ich kann Ihnen heute einen sicheren Käufer präsentieren, der Ihnen einen Kaufpreis verbindlich garantiert, der in 6 Monaten am Markt gültig ist. Solche Deals werden gerade öfters abgeschlossen. Denken Sie darüber nach. Berlin, Brooklyn. Geschichte eines privaten Wohnungsverkaufs. Feature von Klaus Schirmer. Das ist der Kellerschlüssel, der krumme. Das ist der Briefkastenschlüssel, da gibt es leider nur einen. Mhm. Und das sind die anderen Schlüssel alle. Super. Tada! Perfekt. So. Es sprachen Oliver Obanski, Max Hegewald, Armin Wieser, Gabriele Blum und Annika Mauer. Die Sache ist, ich werde hier nicht so schnell einziehen können, aber ich glaube nicht, dass ich in 20 Jahren umziehen würde. Ich glaube, es wird früher passieren. Nur halt jetzt möchte ich gern diesen Luxus haben, weil ich ja letztes Jahr zufällig einen Monat hier war, dass ich sagen kann, ich kann aber immer mal 2 Monate in Berlin verbringen. Und kann es dann in der Zeit dazwischen vermieten an Leute, die halt beruflich hierher kommen müssen für ein halbes Jahr oder so. Ton Martin Selig und Ulrich Hieber. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Regie Johannes Nichelmann. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.